feminines Fort, meine nicht Ali, schwarzer Bitch. Ich hab einen heißeren Grill als sein Vater. Passe mich an keinen König an, Prinzessin wie Diana. Disney sagt, dein Prinz wird mich retten, in echt war's, Mama. Jeder Penner macht von mir auf Playboy, so wie Charlie Harper. Aber es bankrott und muss Steine pushen wie Alibaba. Trag einen feinen Stoff auf meiner Haut, so wie der Dalai Lama. Doch hat mehr zu bieten als einen dummen Reim auf Balenciaga. Ich, Dangerous Woman, als wär ich Ariana Grande. Von bei Gott ist sie sexy hin zu Walla, sie ist ne Schnampe. Die deklarieren ein Mini-Rock zu maximaler Schande. Doch ne Frau mit Grips im Kopf wird abgetan zu ner Emanze. Tanze einen Dirty Dance, Spießer kriegen German Angst. Bad Girl, Selfie Rich mit über 5 Millionen Fans. Jeder Manager drückt für sein Signing bei mir Copy-Paste. Und dein Ex hat sich in mich verschossen, nenn ihn Tory Lanez. Kontrollier das Game wie Alicia Lehmann beim Fußballspiel. Alles an mir duftet nach Erfolg, deshalb der Douglas-Deal. Bitch, ich kann im Mainstream noch auf sexy was dazu verdienen und bleib trotzdem so edgy. Ich komm mit Jetski zur Poolparty. Jeder deiner Freunde würde, wenn er könnte, yeah. DMs posten ist unter meiner Würde, doch ich könnte, yeah. Cancel paar meiner Kontakte, Baby, das ist Updating. Hose up, G's down, umgedrehtes Slut-Shaming. So viel Spray-Tan hinterlass auf Bettlacken, ein Bob-Painting. 4 Stunden später siehst du sie ne Eilmeldung auf Sat.1 bringen. Blitzlicht, wenn ich auf Schlag in Mailand, denn ich bin ein internationaler Star wie Barbara Streisand. Ich bin keine Fame-Bitch, ich bin einfach Fame-Bitch. Nur zur Erinnerung, der Name ist Shirin David. Image wurde einmal komplett geflippt, so wie ein Skate-Trick. Spiel mit den Gefühlen von einem Baller, das ist Game 6. Ass so fat, you can see it from the front. In einem Sportwagen wie die Bitches bei James Bond. Und mir ist egal, wie mich all diese Hater nennen. Cause I am whatever you say I am. Judy on the beat. Young man, smoke the 808.